Was wurde gesagt? Sie hören Fragen zum Dialog. Reagieren Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Aufgabe 1. Was hat Marco entschieden? Marco wird für eine Zeit lang nach Argentinien gehen. Er möchte in Buenos Aires als Deutschlehrer arbeiten. Aufgabe 2. Wofür möchte er seine Wertschätzung wiederentdecken? Marco möchte wieder wertschätzen können, was München für ihn alles zu bieten hat. Aufgabe 3. In welchem Aspekt ist Jill seiner Meinung? Sie gibt ihm recht. Manchmal braucht man Abstand, um die richtige Perspektive zu bekommen.